Wir haben letzten November unseren jährlichen Kongress gehabt, diesmal zum Thema Krieg im Informationsraum, was also einerseits die Themen so Cyber- und militärische Kommunikationsstrukturen und andererseits eben auch die ganze Propaganda-Medien-Thematik, auch Social Media und strategische Kommunikation sozusagen alles fasst hat. Wir waren da sehr zufrieden mit dem Ablauf vom Kongress und haben uns dann entschieden, sozusagen die Beiträge da noch mit ein paar zusätzlichen in einer Broschüre zusammenzufassen, haben da jetzt so die ersten 2 Monate des Jahres Redaktion gemacht und dann Layout und jetzt ist die endlich im Druck und diese Woche kommen dann wahrscheinlich noch die Heftchen bei uns an und werden dann verschickt. Du hattest jetzt schon gesprochen vom Krieg im Informationszeitalter. Welche Regionen betrachtet ihr da in diesem Heft insbesondere? Regionen eigentlich nicht wirklich, sondern wir gucken uns tatsächlich den Informationsraum an, wie der auch militärisch gesehen wird. Die Bundeswehr hat ja letztes Jahr ihr Kommando Cyber und Informationsraum aufgestellt, wo eben einerseits die Absicherung der militärischen IT- und Kommunikationsstruktur damit gemeint ist, aber doch auch so Bereiche wie strategischer Kommunikation, also Propaganda sozusagen, wie stellen wir uns selbst dar und wie erreichen wir die Öffentlichkeit und wie wirken wir der Propaganda anderer entgegen. Und da haben wir uns natürlich auch mit den Strategiepapieren beschäftigt, auch da, um jetzt nicht so ins Verschwörungstheoretische abzugleiten. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die, sagen wir mal, geografischen Räume, in denen insbesondere Propaganda, aber auch Cyber ein Thema ist, einerseits die Konfrontation NATO gegen Russland und andererseits EU bzw. NATO gegen Islamischen Staat und andere terroristischen Gruppen. Also wenn man es geografisch fassen will, sind das auch von der deutschen und NATO-Strategie die Räume, auf denen da Schwerpunkte liegen. Wir haben uns aber zum Beispiel auch mit Diskursinterventionen am Beispiel Südkorea beschäftigt, weil da einfach in einigen Fällen herauskam, wie der Geheimdienst interveniert hat, um Wahlen im eigenen Land zu beeinflussen oder dann auch Informationen gesammelt und so zusammengestellt hat, dass eine Partei, die für den Frieden mit Norden eingetreten ist, mit Nordkorea, verboten wurde und Mitglieder inhaftiert wurde. Also da haben wir auch so ein paar regionale Beispiele behandelt. Also einerseits befasst ihr euch mit der Bundeswehr und der NATO-Strategie, andererseits mit Südkorea. Was habt ihr sonst dann noch inhaltlich an Vorträgen aufbereitet? Also wir haben tatsächlich zum Beispiel einen Vortrag quasi zur Diagnose oder wo erstmal festgestellt wird, dass jetzt über die Kämpfe in Mosul und Aleppo einmal durch deutsche Verbündete, einmal durch Russland und syrische Armee sehr unterschiedlich berichtet wurde, also sehr unterschiedliche Perspektiven eingenommen wurden und haben dann zum Beispiel auch Journalisten, aber auch Psychologen und Medienwissenschaftler gefragt, da Klärungsansätze, warum gibt es diese Parteilichkeit in den Medien? Wir haben uns, wie gesagt, verschiedene Strategiedokumente angeguckt, wie da strategische Kommunikation oder auch die Beeinflussung von Social Media geprobt wird oder konzipiert wird. 2 Leute hatten wir da, die sich mit Geheimdiensten und deren Beschäftigung im Cyberraum genauer beschäftigt haben. Wir haben uns auch mit der Kommunikationsstruktur, also der militärischen Kommunikationsinfrastruktur der Bundeswehr beschäftigt und wie da, sagen wir, von Kabelnetzen einer Verteidigungsarmee jetzt Satelliten wichtiger werden für eine Interventionsarmee. Wir haben, also was ich zum Beispiel einen sehr spannenden Beitrag fand, war eine Vorstellung von einem Branchenverband, AFCEA heißt es. Das sind einerseits die großen Player in der militärischen Kommunikations- und IT-Branche, in der Rüstung sozusagen, aber auf der anderen Seite auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Und die These war da eben, wenn jetzt die Bundeswehr verstärkt auch in den Cyberraum agieren will, dass sie da auch neue Formen der Rekrutierung braucht. Jetzt ist es bei der Bundeswehr nun mal so, dass man mit gewissen Rängen einsteigt und dann langsam aufsteigt. Und man will ja aber eigentlich die besten Köpfe, IT und aber auch PR-Leute einstellen. Und da bräuchte man eigentlich andere Karriere- und Lohnmodelle dafür. Und die These, die da in dem Vortrag vorgestellt wurde, war, dass man eben, dass die Bundeswehr viel mehr auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet und die eben beauftragt. In einer gewissen Weise ist das auch klar. Ich meine, wir sehen das ja, dass diese Werbekampagnen, jetzt Mali oder die Rekruten, dass das von PR-Agenturen gemacht wird. Das ist ja im Grunde strategische Kommunikation und dass es auch ganz kleine Unternehmen sind, die dann letzten Endes die Bundeswehrplakate plakatieren. Und das ist eben im Online-Bereich auch schon so, dass da Inhalte und so Chatbots, also so automatisierte Kommunikationsplattformen des Verteidigungsministeriums eben auch schon von Unternehmen betrieben werden. Und das Gleiche hat man eben auch schon im Bereich der Cybersicherheit. Also es gibt auch Firmen, sozusagen, die Hacker beschäftigen, die bundeswehreigenen IT-Systeme sozusagen hacken und testen, so Penetrationstests durchführen. Ist aber natürlich auch vorstellbar, dass das auch irgendwann in den offensiven Bereich übergeht. Das fand ich eigentlich einen der spannendsten Beiträge, der das rausgearbeitet hat, wie in diesem Hightech- und PR-Bereich eben auch Unternehmen, einerseits die großen Player, andererseits kleine und mittelständische Unternehmen sozusagen in den Dienst der Bundeswehr genommen und gestellt werden. Und wenn ich jetzt die Broschüre haben möchte, dann schreibe ich an euch eine E-Mail oder wie läuft das am besten? Also wir veröffentlichen unser Zeug ja auch immer online und das machen wir in dem Moment, wo die Broschüre sozusagen bei uns auf dem Tisch liegt. Dann kann man einfach auf unserer Homepage imi-online.de sich das auch mal angucken und wenn man die dann bestellen will, gebundenes Exemplar, 72 Seiten für 5 Euro, das sind im Prinzip unsere Druckkosten, dann kann man uns anrufen oder eine E-Mail schreiben oder einen Brief schicken und dann schicken wir das zu, gerne auch in größerer Menge, da wird es auch ein bisschen günstiger wahrscheinlich dann noch. Habt ihr das bei den letzten Kongressen immer gemacht oder fandet ihr jetzt diesen Kongress besonders spannend und habt euch deshalb dafür entschieden, eine ganze 72-seitige Broschüre daraus zu machen? Wir machen das oft, aber nicht jedes Mal. Aber dieses Mal fanden wir es tatsächlich auch gelungenen Beitrag zu einem Thema, das viele umtreibt, wo es aber eigentlich bis jetzt wenig wirklich befriedigende Literatur dazu gibt. Und dass wir so mit unserer Kernkompetenz der Analyse sozusagen militärischer Strategie und dessen, was tatsächlich nachweisbar passiert, uns dann mal mit sowas beschäftigen, was auch oft so ein bisschen obskur und im Dunkeln und Subjektiven bleibt. Das hat auf dem Kongress eigentlich ganz gut funktioniert. Ich finde eigentlich auch, dass die Broschüre ziemlich gut geworden ist. Also das, wir machen es nicht jedes Mal, diesmal haben wir es mit besonderer Überzeugung gemacht. Gut, also ihr habt eine eindeutige Kauf- oder Bestellempfehlung. Ja, also ich meine, wie gesagt, man kann sich es auch einfach erstmal im Internet angucken und schauen, ob das was für einen ist. Das ist ja der Vorteil, dass wir unsere Sachen auch immer online zur Verfügung stellen.